Warum jagt die Eule nachts? Weißt du, dass bei Harry Potter am Morgen Eulen die Post bringen? Das ist natürlich erfunden. Eulen bringen keine Briefe. Aber sie fliegen nachts durch die Gegend. Man sagt, sie gehören zu den nachtaktiven Vögeln. Das bedeutet, dass sie nachts jagen. Sie haben sehr gute Augen. Wenn du in der Nacht nichts mehr erkennen kannst, können sie immer noch sehen. Dafür reicht ihnen ganz wenig Licht. Sie können ihre Augen nicht bewegen. Du hast vielleicht schon einmal gesehen, dass sie deshalb den Kopf ruckartig drehen. Zum Glück ist er so beweglich, dass sie in fast alle Richtungen blicken können. Neben scharfen Augen besitzen Eulen auch gute Ohren. Damit hören sie sogar das Rascheln von Blättern, wenn sich zum Beispiel eine Maus am Boden bewegt. Sie können auch genau feststellen, woher das Geräusch kommt und wie weit es weg ist. Das macht sie zu perfekten Jägern in der Nacht. Das Jagen in der Nacht hat den Vorteil, dass andere Tiere den Jäger erst spät sehen können. Weil die Eule beim Fliegen keine Geräusche macht, können sie sie auch nicht hören. Eulen jagen im Wald, auf Wiesen und Feldern. Im Wald suchen sie sich einen Platz in den Ästen. Dort warten sie und beobachten alles. Entdecken sie eine Beute, stürzen sie sich in die Tiefe und greifen zu. Auf dem Feld gleiten sie lautlos über die Landschaft hinweg und achten auf Bewegungen und Geräusche. Sehen oder hören sie eine Beute, schlagen sie zu. Kurz bevor sie zuschlagen, bremsen sie ihren Flug ab und strecken die Beine nach vorne. Dann greifen sie mit ihren scharfen Krallen zu. Auf dem Speiseplan der Eule stehen vor allem Mäuse, aber auch Frösche, Eidechsen und Schlangen. Die größte Eulenart bei uns ist der Uhu. Er jagt sogar Hasen und junge Rehe.